im Zusammenhang damit, dass die Obama-Administration, gestürzt von der sprunghaften Verstärkung der selbstschützenden nuklearen Abschreckungskraft der TVRK, ihre feindselige Nordkorea-Politik zu rechtfertigen und die Atmosphäre für Sanktionen und Druck zu befürworten versucht, veröffentlichte ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK eine Stellung. Darüber berichteten am 9. und 10. September die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, die indische Zeitung Rising Europe, die japanische Nachrichtenagentur Zizi, die Internet-Homepage der Zweigstelle Polen der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die polnische Internet-Homepage, die TVRK.